Xenien 47 bis 92 von Friedrich von Schiller und Johann Wolfgang von Goethe. 47 J-B. Steil wohl ist er, der Weg zur Wahrheit und schlüpfrig zu steigen, aber wir legen ihn doch nicht gern auf Eseln zurück. 48. Die Stockblinden. Blinde weiß ich wohl fühlen, und Taube sehen viel schärfer, aber mit welchem Organ philosophiert denn das Volk? 49. Analytiker. Ist denn die Wahrheit ein Zwiebel, von dem man die Häute nur abschält? Was ihr hinein nicht gelegt, ziehet ihr nimmer heraus. 50. Der Geist und der Buchstabe. Lange kann man mit Marken, mit Rechenpfennigen zahlen, endlich, es hilft nichts, ihr Herrn, muß man den Beutel doch ziehen. 51. Wissenschaftliches Genie. Wird der Poet nur geboren? Der Philosoph wird's nicht minder, alle Wahrheit zuletzt wird nur gebildet, geschaut. 52. Die bornierten Köpfe. Etwas nützet ihr doch, die Vernunft vergisst des Verstandes Schranken so gern, und die stellet ihr redlich uns dar. 53. Bedientenpflicht. Rein zuerst sei das Haus, in welchem die Königin einzieht, frisch denn die Stuben gefegt, dafür, ihr Herrn, seid ihr da. 54. Ungebühr. Aber erscheint sie selbst, hinaus vor die Türe, Gesinde, auf den Sessel der Frau pflanze die Magd sich nicht hin. 55. An Kant. Vornehm nennst du den Ton der neuen Propheten? Ganz richtig. Vornehm philosophiert heißt, wie Rotüre gedacht. 56. Der kurzweilige Philosoph. Eine spaßhafte Weisheit doziert hier ein lustiger Doktor, bloß dem Namen nach ernst und in dem lustigsten Saal. 57. Verfehlter Beruf. Schade, daß ein Talent hier auf dem Katheder verhallet, das auf höherm Gerüst hätte zu glänzen verdient. 58. Das philosophische Gespräch. Einer, das höret man wohl, spricht nach dem andern, doch keiner mit dem andern. Wer nennt zwei Monologen Gespräch? 59. Das Privilegium. Dichter und Kinder, man gibt sich mit beiden nur ab, um zu spielen. Nun, so erboset euch nicht, wird euch die Jugend zu laut. 60. Literarischer Zodiacus, jetzo, ihr Distichen, nehmt euch zusammen, es tut sich der Tierkreis grauend euch auf. Mir nach, Kinder, wir müssen hindurch. 61. Zeichen des Widders. Auf den Widder stoßt ihr zunächst, den Führer der Schafe. Aus dem dykischen Farsch springet er trotzig hervor. 62. Zeichen des Stiers. Nebenan gleich empfängt euch sein Namensbruder mit stumpfen Hörnern. Weicht ihr nicht aus, stößt euch der hallische Ochs. 63. Zeichen des Fuhrmanns. Also bald knallet in G Sternchen des Reiches würdiger Schwager. Zwar er nimmt euch nicht mit, aber er fährt doch vorbei. 64. Zeichen der Zwillinge. Kommt ihr den Zwillingen nah, so sprecht nur, gelobet sei J Bindestrich, C Bindestrich. In Ewigkeit gibt man zum Gruß euch zurück. 65. Zeichen des Bärs. Nächst daran strecket der Bär zu K die bleiernen Tatzen gegen euch aus, doch er fängt euch nur die Fliegen vom Kleid. 66. Zeichen des Krebses. Geht mir, dem Krebs in B Sternchen, aus dem Weg, manch lyrisches Blümchen schwellend in üppigem Wuchs kneipte die Schere zu Tod. 67. Zeichen des Löwen. Jetzo nehmt euch in Acht vor dem wackern eutinischen Leuen, daß er mit griechischem Zahn euch nicht verwunde den Fuß. 68. Zeichen der Jungfrau. Bücket euch, wie sich's geziemt, vor der zierlichen Jungfrau zu Weimar. Schmollt sie auch oft. Wer verzeiht Launen der Grazie nicht? 69. Zeichen des Raben. Vor dem Raben nur sehet euch vor, der hinter ihr krächzet. Das nekrologische Tier setzt auf Kadaver sich nur. 70. Locken der Berenice. Sehet auch, wie ihr in S Sternchen den groben Fäusten entschlüpfet, die Berenices Haar striegeln mit eisernem Kamm. 71. Zeichen der Waage. Jetzo wäre der Ort, dass ihr die Waage betretet, aber dies Zeichen ward längst schon am Himmel vermißt. 72. Zeichen des Skorpions. Aber nun kommt ein böses Insekt aus G-B-N her. Schmeichelnd naht es. Ihr habt, flieht ihr nicht eilig, den Stich. 73. Ophiuchus. Drohend hält euch die Schlang jetzt Ophiuchus entgegen, fürchtet sie nicht, es ist nur der getrocknete Balg. 74. Zeichen des Schützen. Seid ihr da glücklich vorbei, so naht euch dem zielenden Hofrat Schütz nur getrost. Er liebt und er versteht auch den Spaß. 75. Gans. Lasst sodann ruhig die Gans in L-Sternchen G und G-Sternchen A gagagen, die beißt keinen, es quält nur ihr Geschnatter das Ohr. 76. Zeichen des Steinbocks. Im Vorbeigehen stutzt mir den alten berlinischen Steinbock. Das verdrüßt ihn, so gibt's etwas zu lachen fürs Volk. 77. Zeichen des Pegasus. Aber seht ihr in B Sternchen den Grad ad Parnassum, so bittet höflich ihm ab, dass ihr euch eigene Wege gewählt. 78. Zeichen des Wassermanns. Übrigens haltet euch ja von dem Dre Sternchen A Wassermann ferne, dass er nicht über euch hergieße den Elbestrom aus. 79. Eridanus. An des Eridanus Ufern umgeht mir die furchtbare Waschfrau, welche die Sprache des Teut säubert mit Lauge und Sand. 80. Fische. Seht ihr in Leipzig die Fischlein, die sich in Sulzers Zisterne regen? So fangt euch zur Lust einige Grundeln heraus. 81. Der fliegende Fisch. Neckt euch in Breslau der fliegende Fisch, erwartet's geduldig. In sein wässrigtes Reich zieht ihn Neptun bald hinab. 82. Glück auf den Weg. Manche Gefahren umringen euch noch, ich hab sie verschwiegen, aber wir werden uns noch aller erinnern, nur zu. 83. Die Aufgabe. Wem die Verse gehören? Ihr werdet es schwerlich erraten, sondert, wenn ihr nun könnt, o Horizonten, auch hier. 84. Wohlfeile Achtung. Selten erhaben und groß und selten würdig der Liebe, lebt er doch immer, der Mensch, und wird geehrt und geliebt. 85. Das Deutsche Reich. Deutschland? Aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden. Wo das Gelehrte beginnt, hört das Politische auf. 86. Deutscher Nationalcharakter. Zur Nation euch zu bilden, ihr hoffet es, Deutsche, vergebens. Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus. 87. Donau in B Sternchen. Bacchus, der Lustige, führt mich und Comus, der Fette, durch reiche Triften, aber verschämt bleibet die Charis zurück. 88. An den Leser. Lies uns nach Laune, nach Lust in trüben, in fröhlichen Stunden, wie uns der gute Geist, wie uns der böse gezeugt. 89. Gewissen Lesern. Viele Bücher genießt ihr, die ungesalzen. Verzeihet, dass dies Büchelchen uns überzusalzen beliebt. 90. Dialogen aus dem Griechischen. Zur Erbauung andächtiger Seelen hat F Sternchen, S Sternchen, Graf und Poet und Christ diese Gespräche verdeutscht. 91. Der Ersatz. Als du die griechischen Götter geschmäht, da warf dich Apollo von dem Parnasse. Dafür gehst du ins Himmelreich ein. 92. Der moderne Halbgott. Christlicher Herkules, du erstickest so gerne die Riesen, aber die heidnische Brut steht, Herkuliskus, noch fest.